Mit einem Gefühl des Unbehagens ging Barbie am nächsten Tag in den Beauty-Shop. Sie ahnte, dass unangenehme Dinge auf sie zukommen würden. Und tatsächlich. Sie war kaum im Geschäft,